Genetic-Spieler aufgepasst. R.P. Rufus hat es gesehen. Er guckte durch das Schlüsselloch. Es ist widerlich. Ekelhaft. Aber es ist wahr. Rufus hat gesehen, wie White-Portionen gemacht werden. Na los, Rufus, sag es uns, was ist da drin? Leute, jeder, der noch nicht wusste, was die Zutaten von White-Portionen sind, die ihr jeden Tag massenweise säuft, ich könnte kotzen. White-Portion ist vegan, White-Portion ist vegan. Da drin ist nämlich kein Fisch. White-Portionen werden zu 80% aus Gülle gemacht. Hey, immer rein mit der Gülle! Ja, Moment, neben der Gülle. Also, da ist noch was. Omo, oh? White-Portion ist vegan, White-Portion ist vegan. Portionen, Zutatenliste, Wein, Gülle, 2 Pico-Scheiße. Drei Hornhatzaber, also Rotze. 4 Fleer Homunculus Orin. 5 Ort Lady Mösen Flüssigkeit. 6 und Nummer 6 für den besseren Geschmack von der männlichen Creamy, die Samen. Also Rotze. 4 Fleer Homunculus Orin. 5 Ort Lady Mösen Flüssigkeit. Aussieht, hat vom sehr viel Taubenscheiße mit reingemacht. Nur den Teil vom Taubenkaka. Das Weiß ist. White-Portionen, alles andere als gesund. Billig hergestellt, teuer verkauft, ganz klarer Fall. Die Alchemisten hier auf dem Server sind Kriminelle. Also Leute, immer rein mit der Gülle, Gülle, Gülle. Also Leute, immer rein. White-Portionen? Also Leute, immer rein mit der Gülle. Das ist gut. Macht euch stark. Und danach werden ihr im Krankenhaus enden. Ach nein, sowas gibt es in Ragnarok nicht. Genetic-Spieler aufgepasst. R.P. Rufus hat es gesehen. Er guckte durch das Schlüsselloch. Es ist widerlich. Ekelhaft. Aber es ist wahr. Rufus hat gesehen, wie White-Portionen gemacht werden. Na los, Rufus, sag es uns, was ist da drin? Leute, jeder, der noch nicht wusste, was die Zutaten von White-Portionen sind, die ihr jeden Tag massenweise säuft, ich könnte kotzen. White-Portion ist vegan, White-Portion ist vegan. Da drin ist nämlich kein Fisch. White-Portionen werden zu 80% aus Gülle gemacht. Hey, immer rein mit der Gülle! Ja, Moment, neben der Gülle. Also, da ist noch was. Omo, oh? White-Portion ist vegan, White-Portion ist vegan. Portionen, Zutatenliste, Wein, Gülle, 2 Pico-Scheiße. Drei Hornhatzaber, also Rotze. 4 Flüssigkeit. Sexo Nummer 6 für den besseren Geschmack von der männlichen Creamy, die Samen. Aussieht, hat vom sehr viel Tauben Scheiße mit reingemacht. Nur den Teil vom Tauben Kaka. Das Weiß ist. White Portionen, alles andere als gesund. Billig hergestellt, teuer Verkauf, ganz klarer Fall. Die Alchemisten hier auf dem Server sind Kriminelle. Also Leute, immer rein mit der Gülle, Gülle, Gülle. Danach werden hier im Krankenhaus enden. Ach nein, sowas gibt es in Ragnarok nicht. Flüssigkeit.